sein Haupt so rund, von Locken grau sein Haupt so rund. Und darf ich dann in solche reichen Haaren mit vollen Händen hin und wieder fahren, da fühl ich mich von Herzensgrund gesund. Dann bin ich frisch und immer wieder rund. Dann bin ich frisch und immer wieder wund. Und immer wieder wund. Der fünfgezackte Kamm, wo soll er stoppen? Er kehrt schon wieder zu den Locken. Das Ohr verschließt sich nicht im Spiel, so zart, so scherz, so Liebe viel, so zart, so scherz, so Liebe viel. Doch wie man auf dem Köpfchen kraut, doch wie man auf dem Köpfchen kraut, man wird in solchen reichen Haaren für ewig auf und nieder fahren.